Abschnitt 39 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Totentänzchen 2. Ringelreihe. Ringel, Ringelreihe, wir sind unser Dreie. Ich bin eins und du bist zwei und der Tod ist auch dabei. Ringel, Ringel, Reihe, komm und schwör mir Treue. Wisse, unser Knochenmann hat ein Herz aus Marzipan. Du hast süße Sachen gern, Mädel, bleib dem Burschen fern. Du bist jung und er ist alt, wie du zitterst, dir ist kalt. Komm in meinen Arm, sieh, ich mach dir warm. Ringel, Ringel, Ringeltanz, gib nur Acht auf deinen Kranz. Ist der Kranz zerrissen, wirst du sterben müssen. Ende von Totentänzchen 2, Ringelreihe.